Kapitel 22. Fünf Lehren aus der Pleite und ein spekulativer Blick in die Zukunft René Benkos. Viktor Lustig, 1890 in Böhmen geboren und 1947 in den USA gestorben, war ein Jahrhunderttalent. Mit René Benko teilte er die Fähigkeit, den Menschen alles verkaufen zu können und zeitweise auch die Branche, in der er tätig war. Sein größter Coup gelang ihm im Handel mit einem Gebäude. Viktor Lustig veräußerte im Jahr 1925 einem Schrotthändler den Pariser Eiffelturm für die Summe von 1 Million Franc. Er hatte sich als Beamter des Postministeriums ausgegeben und erzählt, man wolle den Eiffelturm wegen der hohen Unterhaltskosten abreißen. Damit stünden 7000 Tonnen Eisen zum Verkauf. Das Geschäft müsse allerdings wegen der zu erwartenden Proteste diskret ablaufen. Der betrogene Schrotthändler glaubte die Geschichte und er erstattete aus Scham nicht einmal Anzeige, als Lustig mit dem Geld ins Ausland verschwand, worauf der den Eiffelturm sehr bald ein zweites Mal verkaufen wollte. René Benko ist kein Viktor Lustig. Er handelte mit Gebäuden und Unternehmen, die seiner Firma und damit auch ihm als größtem Aktionär gehörten. Aber ähnlich wie Lustig gelang es ihm, seine Geldgeber von einer sehr unwahrscheinlichen Geschichte zu überzeugen, dass die Signer dank seines Talents in allen Belangen der Konkurrenz überlegen sei. Die Signer sollte Jahr für Jahr eine mehr als doppelt so hohe Kapitalrendite erwirtschaften als sonst im Geschäft mit Immobilien üblich. Das Unternehmen sollte jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten liefern und satte Dividenden, während andere bestenfalls das eine oder andere leisten, so wie der Chemiekonzern BASF hohe Dividenden verteilt und der Online-Händler Amazon starke Wachstumsraten erreicht. Der Wert der Anteile an der Signer vervierfachte sich innerhalb von 10 Jahren, während Aktienindizes wie der DAX kaum eine Verdopplung boten. Und obendrein verfügten viele Geldgeber über die Möglichkeit, ihre Anteile wieder zurückzugeben, zum aktuellen Kurs, fast wie an der Börse, während im Immobiliengeschäft das Geld üblicherweise wie festbetoniert liegt. Das ging einige Jahre gut, weil Fremdkapital nichts kostete und die Immobilienbranche boomte, aber es war kein Geschäftsmodell, das auf Dauer tragen konnte. Die Pleite war eine direkte Folge seines Wirtschaftens. Lange vor dem Ende schon war mehr Geld aus dem Unternehmen herausgeflossen als hinein. Es gibt viele Indizien dafür, dass die Signer spätestens im Laufe des Jahres 2022 nicht mehr auf festem Fundament stand. Schuld waren also René Benko, seine Geschäftsführer und auch Aufsichtsräte, die Signer dieses Finanzgebaren der sehr lockeren Hand immer genehmigten. Die Europäische Zentralbank EZB ist dagegen nicht die Schuldige. Auch wenn sie mit den Zinserhöhungen und dem von ihr verursachten Kreditstopp der Banken 2023 die Probleme der Signer offenbar werden ließ. Heute fragen sich viele Geldgeber, wie sie auf Benkos Erzählungen hereinfallen konnten. Der Gründer der gleichnamigen Beratung, Roland Berger, der 2013 eingestiegen ist und im Laufe der Zeit noch Kapital nachlegte, macht sich heute zum Vorwurf, dass er nicht vorsichtiger war. Benkos vielleicht wichtigster Investor, der österreichische Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, fragte sich öffentlich, wie konnte mir das passieren? Und Thorsten Töller, der mit der Fressnapfkette unternehmerisch bis heute erfolgreich ist, ärgert sich darüber, dass er sich immer wieder von Benko beschwatzen ließ, als er transparente Bilanzen forderte und sie dann doch nie bekam. Ich habe viel Geld verloren, noch größer aber ist die emotionale Niederlage und die damit verbundene negative Energie. Ich möchte daher mit dieser Angelegenheit zumindest öffentlich abschließen und mich wieder anderen Themen widmen, die mir positive Energie stiften. Töller sieht jetzt einen anderen am Zug. Es ist ja jetzt auch alles gesagt. Der Einzige, der schweigt, ist René Benko selbst. Aber warum gelang es Benko, so viele Profis von seiner Geschäftsidee zu überzeugen? Sicherlich auch, weil er charmant und ideenreich ist und ein sehr guter Immobilienentwickler. Wenn andere Beton sahen, sah er Möglichkeiten. Noch heute schwärmen Menschen davon, wie er das Beste aus Immobilien herausholte. Und fleißig war er auch. Wie geschickt René Benko sein Netz gesponnen hat, wie detailgenau er vorging, zeigt das Protokoll eines Untersuchungsausschusses des österreichischen Nationalrats vom April 2024. Da fragen die Abgeordneten einen untergeordneten Finanzbeamten, der Benkos Luxusferienhaus in Lech, das Chalet N und weitere Gesellschaften geprüft hat, ob er denn René Benko persönlich kenne. Der antwortet zu allseitiger Überraschung: Ich habe ihn einmal getroffen. Und zwar war das beim Auftakt der letzten Prüfung, mir erinnerlich am 30.09.2020. Da hat Herr Benko uns die Signa-Gruppe vorgestellt.